jeder groß, noch klein. Und überhaupt nicht das Erde fest ist nun mal so wie es ist. Weder groß noch klein. Und überhaupt nicht das Erde fest ist nun mal so wie es ist. Nimm dich wahr, glaub an dich, so wie du bist, nicht so wie du sein willst. Denk, denk, denk an das Positive in dir. Verdrängt den Frust und die Idiotie. Zu glauben, dass ausgerechnet du es nicht kannst. Flieg ein kleines Stück von hier nach da. Und während du fliegst, sagt dir Bescheid, dass du schon da bist. Kleines Stück von hier nach da. Und während du fliegst, sagt dir Bescheid, dass du schon da bist. Mehr noch, mehr noch, mehr noch. Mehr noch, mehr noch, mehr noch. Mehr noch, mehr noch, mehr noch. Sag dir Bescheid, dass du schon da bist. Über dir ist nur noch eins, nämlich der Zwang, du zu sein. Hör nicht auf ihn, hör auf dein Herz. Es sagt dir, wann du wo stehst. Du stehst hier nicht neben, sondern hinter dir. Stell dich dir selbst und versteck dich nicht hinter deinem Selbstbild. Hinter deinem Selbstbild. Flieg ein kleines Stück von hier nach da. Und während du fliegst, sag dir Bescheid, dass du schon da bist. Kleines Stück von hier nach da. Und während du fliegst, sag dir Bescheid, dass du schon da bist. Mehr noch, mehr noch, mehr noch. Mehr noch, mehr noch, mehr noch. Mehr noch, mehr noch, mehr noch. Sag dir Bescheid, dass du schon da bist. Flieg ein kleines Stück von hier nach da. Und während du fliegst, sag dir Bescheid, dass du schon da bist. Kleines Stück von hier nach da. Und während du fliegst, sag dir Bescheid, dass du schon da bist. Groß an dich ist nicht nur der Schein, sondern die Möglichkeit, du selbst zu sein. Großartig an dir ist nicht nur der Schein, sondern die Möglichkeit, du selbst zu sein. Großartig an dir ist nicht nur der Schein, sondern die Möglichkeit, du selbst zu sein. Großartig an dir ist nicht nur der Schein, sondern die Möglichkeit, du selbst zu sein. Großartig an dir ist nicht nur der Schein, sondern die Möglichkeit, du selbst zu sein. Großartig an dir ist nicht nur der Stein, sag dir Bescheid, dass du schon da bist, du selbst zu sein. Großartig an dir ist nicht nur der Stein, sondern die Möglichkeit, du selbst zu sein. Großartig an dir ist nicht nur der Stein, sondern die Möglichkeit, du selbst zu sein. Großartig an dir ist nicht nur der Stein, sondern die Möglichkeit, du selbst zu sein. Großartig an dir ist nicht nur der Stein, sondern die Möglichkeit, du selbst zu sein. Großartig an dir ist nicht nur der Stein, sondern die Möglichkeit, du selbst zu sein. Großartig an dir ist nicht nur der Stein, sondern die Möglichkeit, du selbst zu sein.